Kapitel 7. Der Sturm. Habt ihr ihn gesehen? Konntet ihr ihn sprechen? Fragt die Mutter. Das nicht. Aber Uli, der Fischer, hat uns alles erzählt. Ein Fischer? Ja, ein Fischer, der Wilhelm getroffen hat. Aber langsam, hör zu. Aber sagt mir erst, lebt er? Geht es ihm gut? Ja, er lebt. Es geht ihm gut. Und vor allem, er ist frei, antwortet Werner. Doch jetzt erzählen wir dir die Geschichte, so wie sie uns der Fischer erzählt hat. Wilhelm war auf Gesslers Schiff. Gessler wollte ihn persönlich auf seine Burg bringen. An Bord waren also Wilhelm, Gessler und dessen Leute. Wilhelm ist gefesselt. Da kommt ein Sturm auf. Gessler und seine Leute bekommen Angst. Der Steuermann kann das Schiff nicht durch den Sturm steuern. Es geht nicht, schreit er. Ich kann das Schiff nicht halten. Gessler geht zu ihm. Du musst, verstehst du, oder du bist ein toter Mann. Aber der Steuermann antwortet nur. Ich kann es nicht, Herr. Und tot sind wir bald alle zusammen. Es gibt hier nur einen, der uns vielleicht retten kann, aber der... Was? Tell kennt den See gut. Tell ist stark und kann das Steuer halten. Lasst ihn frei. Das geht nicht, dann kann er fliehen. Wohin soll er fliehen, Herr? Hier mitten auf dem See? Und eure Soldaten können ihn doch halten. Gut, sagt Gessler. Mach Tell los. Wilhelm Tell hält das Steuer in seinen starken Händen. Bring uns in Sicherheit, schreit Gessler. Ja, Herr, antwortet Tell. Aber er hat andere Pläne. Was für Pläne, frage ich laut. Walter, unterbrich uns nicht, sagt Großvater zu mir. Wilhelm steuert das Schiff auf die Klippen in der Nähe des Ufers. Ein Schlag und die Soldaten fallen zu Boden. Viele fallen auch ins Wasser. Wilhelm springt vom Schiff und läuft fort. Das Wasser ist nicht tief hier, wenn man den Weg weiß. Es ist dunkel und die Soldaten kennen den See nicht so gut wie Wilhelm. Er kommt schnell ans Ufer und läuft in den Wald. Er geht weiter, bis zum Morgen. Da trifft er Uli, den Fischer, und erzählt ihm die Geschichte, so wie ich sie jetzt euch erzählt habe. Aber wo ist er jetzt? Will meine Mutter wissen. Er ist im Wald. Warum kommt er nicht nach Hause? Gessler lässt ihn sicher suchen. Das ist klar, sagt meine Mutter. Also müssen wir jetzt immer Angst vor diesem Gessler haben? Nein, das glaube ich nicht, sagt Werner. Was hat er? Lächelt er? Auch Mutter findet Werners Lächeln seltsam. Nun sagt schon, was glaubt ihr? Tell, euer Mann, hat dem Fischer noch etwas gesagt. Was? Er hat gesagt, er will Gessler töten. Gessler töten? Oh Gott, nein! Die Mutter weint. Keiner von uns sagt mehr etwas. Dann fragt meine Mutter noch. Wann ist das alles geschehen? Gestern Nacht, antwortet Werner. Dann ist es wieder still. Großvater und Werner gehen. Wir lassen von uns hören, wenn es etwas Neues gibt. Meine Mutter weint. Warum weinst du denn, Mutter? Frage ich. Vater ist frei. Doch sie weint weiter. Sie finden ihn und dann töten sie ihn. Ich weiß es, ich weiß es. Ein bisschen bleibe ich noch bei ihr. Dann gehe ich in den Garten. Niemand tut meinem Vater etwas. Er ist stark und mutig. Der stärkste und mutigste von allen. Wenn er Gessler getötet hat, dann sind wir frei.